Erste als Nebukadnezar, der König von Babel, mit seinem ganzen Heer und allen verbündeten Völkern Jerusalem und die umliegenden Städte angriff, erhielt Jeremia eine Botschaft von Gott. Zweiter der Herr, der Gott Israels, befahl Jeremia, zum König Zedekia von Juda zu gehen und ihm zu sagen, dass er die Stadt dem König von Babel übergeben werde, damit dieser sie niederbrennt. Dritter Gott erklärte Zedekia, dass er nicht entkommen werde, sondern gefangen genommen und dem König von Babel persönlich gegenüberstehen müsse, bevor er nach Babel gebracht werde. Vierter jedoch gab es eine Hoffnung für Zedekia, denn der Herr versprach ihm, dass er nicht durch Gewalt sterben müsse, wenn er auf Gottes Wort höre. Fünfter, er werde in Frieden sterben, und das Volk werde ihn mit Trauerfeiern ehren, so wie es bei seinen Vorfahren üblich war, weil Gott dies so entschieden hatte. Sechster, der Prophet Jeremia überbrachte dem König Zedekia in Jerusalem alle diese Worte, während die Lage für das Land immer schwieriger wurde. Siebter, zu dieser Zeit belagerte die babylonische Armee bereits Jerusalem sowie Lachisch und Aseka, da dies die letzten befestigten Städte waren, die in Juda noch übrig geblieben waren. Achter, später gab Gott Jeremia eine weitere Botschaft, nachdem König Zedekia mit dem Volk in Jerusalem vereinbart hatte, dass alle Sklaven die Freiheit erhalten sollten. Neunter, jeder sollte seine hebräischen Sklaven und Sklavinnen freilassen, damit kein Jude mehr einen anderen Volksgenossen zur Arbeit zwingen musste. Zehnter, alle führenden Männer und das ganze Volk stimmten diesem Vertrag zu und ließen ihre Sklaven tatsächlich frei, wie sie es versprochen hatten. Elfter, doch kurze Zeit später änderten sie ihre Meinung und holten die Menschen zurück, um sie mit Gewalt wieder zu Sklaven zu machen. Zwölfter, deshalb sprach der Herr erneut zu Jeremia und gab ihm eine ernste Warnung für das Volk. Dreizehnter, Gott erinnerte sie daran, dass er schon mit ihren Vorfahren einen Bund geschlossen hatte, als er sie aus der Sklaverei in Ägypten befreite. Vierzehnter, das Gesetz besagte, dass jeder hebräische Sklave nach 6 Jahren Dienst im 7. Jahr freigelassen werden müsse, aber die Vorfahren hatten nicht auf Gott gehört. 15. Zuerst hatten die Menschen in Jerusalem nun das Richtige getan und im Tempel einen feierlichen Vertrag geschlossen, um einander die Freiheit zu schenken. 16. Aber dann hatten sie Gottes Namen entehrt, indem sie ihr Versprechen brachen und die freigelassenen Menschen erneut zur Sklaverei zwangen. 17. Darum erklärte der Herr, dass er nun eine andere Art von Freiheit für sie ausrufen werde, nämlich die Freiheit, durch das Schwert, die Pest oder den Hunger zu sterben. 18. Gott kündigte an, dass er die Männer bestrafen werde, die den Vertrag gebrochen hatten, obwohl sie ihn durch ein feierliches Opfer mit einem geteilten Kalb bestätigt hatten. 19. Dies galt für die Anführer von Juda und Jerusalem sowie für die Priester und das ganze Volk, die an dieser Zeremonie teilgenommen hatten. 20. Er wollte sie ihren Feinden übergeben, die sie töten wollten, und ihre Körper sollten unbegraben auf dem Feld liegen bleiben. 21. Auch König Zedekia und seine Beamten wollte Gott den Feinden und der Armee Babels ausliefern, obwohl diese sich gerade erst von der Stadt zurückgezogen hatten. 22. Der Herr versprach, dass er die Babylonier zurückrufen werde, damit sie Jerusalem angreifen, erobern und verbrennen, bis alle Städte Judas völlig verlassen sind.